Am 19.01. hielt Wolfgang Bock aus Rio de Janeiro einen Vortrag über Laszlo Moholy Nagy und die Rettung der Objekte durch Licht. Im Ankündigungstext hieß es: Der ungarische kubistische Maler, Fotograf und Designer Laszlo Moholy Nagy gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Bauhauses. Walter Gropius holt ihn 1923 als Lehrer nach Weimar. Er wird der Nachfolger von Johannes Itten, übernimmt als Meister die Metallwerkstatt und ist verantwortlich für die Materiallehre im berühmten Vorkurs. Er beginnt, ebenfalls mit Gropius, die Arbeit an den Bauhausbüchern, deren Typografie er stilbildend prägt. In Weimar lernt er fotografieren und Moholy Nagy gilt neben Man Ray als einer der Erfinder des Fotogramms. Sein Beitrag für die Moderne ist kaum zu schätzen. Moholy Nagy betrachtete als Konstruktivist die Möglichkeiten der menschlichen Wahrnehmung als funktionale Entwicklung der einzelnen Apparate der Sinneswahrnehmung. Ihrer spezifischen Vorgehensweise stellte er die Logik der Maschinentechnik gegenüber und will beide als fortgeschrittensten Ausdruck des Gestaltungsvermögens verstehen. Dieser Zusammenhang ist politisch motiviert. Wie der junge Marx erkennt er in der Entwicklung der Produktivkräfte eine wichtige Bedingung für gesellschaftliche Entwicklung. Als jüdischer ungarischer Anarchist unterstützt Moholy Nagy die Budapester Räterepublik, geht dann nach deren Fall nach Wien und Berlin. Die politische Dimension geht bei Moholy Nagy ein in einen spezifischen Begriff von Material und Licht. Wolfgang Bock, geboren 1957, studierte Biologie, Psychologie, Literaturwissenschaft und Pädagogik an der Universität Bremen. Von 1990 bis 2000 lehrte er dort Germanistik, Psychologie, Kunst- und Kulturwissenschaft sowie Arbeits- und Gesundheitswissenschaften. Von 2001 bis 2006 unterrichtete er Theorie und Geschichte der visuellen Kommunikation an der Bauhaus-Universität Weimar. 2007 bis 2011 war er Gastprofessor an der Bundesuniversität des Staates Rio de Janeiro und an anderen Universitäten in Brasilien. Seit 2012 ist er Professor für Germanistik an der Bundesuniversität von Rio. Sein jüngstes Buch, Vom Blickwispern der Dinge, Sprache, Erinnerung und Erkenntnis bei Walter Benjamin, enthält seine Vorlesungen zu diesem Thema in Rio und ist bei Königshausen und Neumann erschienen. Zudem gibt er zusammen mit Gerhard Schweppenhäuser und Sven Kramer die Zeitschrift für kritische Theorie heraus. Ihr hört nun seinen Vortrag über Laszlo Moholy Nagy, den er am 19. Januar in der ACC-Galerie Weimar gehalten hat. So. Also ich mache jetzt diesen kleinen Vortrag hier mit Ihnen. Ich versuche Ihnen zu präsentieren, also 8 Abschnitte. Ein Foto, Lehre am Bauhaus, 2. Teil, 3. Teil, wegweisender Gestalter, 4. Teil, ambivalenter Medienoptimismus und Kunstsphäre, 5. Teil, medialer Fortschritt und Leitmedium, 6. Teil, ein reziprokes Laboratorium, 7. Teil Neues Licht und das Schlusskapitel Kritik des absoluten Fehlens. Kommt so rein. Das sind sozusagen auch Aspekte, die ich in meinen beiden Büchern Bildschrift Cyberspace und Medienpassagen auch verwendet habe. Also das ist sozusagen in diesem Zusammenhang etwas. Erster Teil, ein Foto. Ein Foto aus dem Jahre 1922 zeigt eine Handvoll Teilnehmerinnen und Teilnehmer des sogenannten Konstruktivisten- und Dadaistenkongresses in Weimar. Auf der Freitreppe des neuen Museums herrscht da ein buntes Treiben. Vorn dringt Werner Gräf mit seinem Stock scherzhaft auf den am Boden liegenden Hans Richter ein. Etwas oberhalb bilden Nelly van Doesburg, Tristan Zara, Nini Smith und Hans Arp eine skurrile Gruppe. Daneben stehen weitere Mitglieder in witzigen oder mehr oder weniger witzigen Posen. In der letzten Reihe schauen Lucia und Laszlo Moholy Nagy durch Alfred Kemeny voneinander getrennt in das Objektiv des Fotografen und belächeln das Geschehen unter sich. Das ist hier noch ein bisschen weiter herausgehoben. Moholy Nagy sieht in seinem dunklen Anzug seiner Brille und dem ordentlichen Haarschnitt sehr seriös aus, wie ein Banker oder ein Rechtsanwalt. Und in der Tat hatte er, bevor er zur Kunst kam, in Budapest zunächst Jura studiert. Er behält auch als Künstler den Gestus bei und bleibt Zeit seines Lebens eine elegante, dunkle Gestalt, die allerdings immer auf der Suche nach dem Licht ist. Zweiter Teil, als Lehrer am Bauhaus. Walter Gropius holt den konstruktivistischen Maler und Designer 1923, also ein Jahr nach der Entstehung des Fotos, als Lehrer ans Weimarer Bauhaus. Er wird, da er 1895 geboren ist, mit 28 Jahren Nachfolger von Johannes Itten, übernimmt als Meister die Metallwerkstatt und ist verantwortlich für die Materiallehre im berühmten Vorkurs. Er beginnt ebenfalls mit Gropius die Arbeit auch an den Bauhausbüchern, deren Typografie er stilbildend prägt. In Weimar werden Lucia und er zudem mit der Fotografie bekannt, die dann die wesentliche Rolle in seinen späteren Arbeiten spielt. Wenn ich das richtig entsinne, macht er eine Lehre oder durchläuft ein Praktikum bei dem Fotografen Held in der Marienstraße. Der Laden existiert heute noch. Und Mohininoch gilt dann neben Man Ray und Christian Schad als einer der Erfinder des Fotogramms, also der Fotografie ohne Kamera, in der die Objekte selber ihre Lichtspuren auf lichtempfindlichem Papier hinterlassen. Und Mohininoch propagandiert dann theoretisch und praktisch den Gebrauch der Fotogramme und führt alle weitere Medienentwicklung der Malerei und des Films darauf zurück. Die erste systematische Annäherung nimmt Mohininoch in dem Text Produktion und Reproduktion vor, der dann auch, wie andere kleine Texte in diesem Buch, Malerei, Fotografie, Film, abgedruckt wird. Und dieser Titel ist durchaus pragmatisch gemeint als eine Fortschrittslinie. Die Malerei entwickelt sich hin zur Fotografie und die Fotografie entwickelt sich hin zum Film im Sinne der hegelianischen Aufhebung, dass sozusagen jeweils die vorherigen Stufen in der neuen Stufe enthalten sind. Mohininoch propagandiert dann aber auch, dass die alten Stufen verschwinden werden, dass es sozusagen ein Leitmedium geben wird, das dann stellvertretend alle anderen Formen in sich aufnehmen wird. Im Übrigen ist dieser kleine Text Produktion, Reproduktion, von dem ich eben gesprochen habe, auch sehr wichtig für Walter Benjamin, wenn Sie den Kunstwerkaufsatz von Benjamin kennen. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, mit diesem programmatischen Titel, dann ist das nicht umsonst diese Anleihe an Produktion, Reproduktion von Mohininoch, sondern Benjamin übernimmt sehr viel von Mohininoch, den er auch persönlich gekannt hat. Mohininoch wohnen 2 Jahre in Weimar, bevor sie dann mit dem Bauhaus nach Dessau gehen. Und sie wohnen im zweiten Stock der Villa in der Wilhelmsallee, heute in der Leibnizallee in der Nähe des Weimarer Schlosses. Nachdem die konservative Thüringer Landesregierung das Weimarer Bauhaus 1925 auf Druck der Nazis vorsorglich, in Anführungszeichen, schließt, folgen sie die Mohininochs Gropius nach Dessau. Als Gropius 1928 zurücktritt und Hannes Meyer neuer Direktor des Bauhauses wird, geht auch Mohininoch mit ihm. Und er arbeitet fortan als freier Künstler, Bühnenbildner und Designer in Berlin und ganz Europa. 1935 flieht er dann, nachdem er zuvor in Amsterdam war, in Paris war, weiter vor den Nazis nach Amsterdam, dann nach London und geht dann 1937 nach Chicago und eröffnet dort, weil er den Namen Bauhaus mitnimmt, das New Bauhaus, und wird der erste Direktor 1937. Er bleibt Leiter des Instituts, das dann School of Design 1939 heißt und dann Institute of Design 1944. Und das Institut geht dann 1949 in Mies van der Rohe's Illinois Institute of Technology auf. Da ist Mohininoch aber bereits tot. Er stirbt 1946 an Leukämie wird damit nur 51 Jahre alt. Er hinterlässt ein reichhaltiges Werk. Er hat wahrscheinlich am meisten das als Person, das Bauhaus, geprägt, seinen Einfluss auf die internationale Kunst- und Designszene in Europa und Amerika ist enorm. Er macht die Prinzipien des Bauhauses international bekannt und schafft eine Synthese aus Wissenschaft, Technik und Kunst, obwohl er von den 14 Jahren, die das Bauhaus existiert, dort nur 5 als Lehrer tätig war. So hat er es doch, wie Wolf Herzogenrath richtig feststellt, vielleicht am stärksten geprägt. Wie kein anderer steht er für eine an der zukünftigen Entwicklung orientierten Synthese von Theorie und Praxis, von Kunst und Anwendung, Konstruktivismus und Gestalttheorie, Lichtmetaphysik und industrieller Produktion. Seine knappen programmatischen und manifestartigen Schriften kreisen um jene Einheit von Geist, Auge und Hand, die Paul Valéry zu Beginn der Neuzeit bei Leonardo da Vinci ausmacht und die zum Ideal der Künstler, Gestalter und Intellektuellen zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird. Diese Einheit ist in der Moderne zwar verloren, sie wird aber von den verschiedenen Avantgarden wie den Konstruktivisten, Futuristen und Dadaisten immer wieder angestrebt. Molly Notch beginnt als Maler und er nimmt mit seinen Arbeiten in dieser Konstellation der Avantgarden eine besondere Position ein. Das liegt zunächst an seiner auf die Zukunft gerichteten Denkweise, an seiner säkularen Einbindung spekulativer Elemente und an einem bestimmten Moment von dazu subtiler Gegenläufigkeit in seinem Denken. Sein Interesse gilt von Beginn an einer Synthese der einzelnen ästhetischen, technischen und gesellschaftlichen Bereiche zu jener Einheit, die er in der Zukunft erst verwirklicht sehen will. Er geht dabei von einer Arbeitsteilung der einzelnen Künste wie Musik, Malerei, Design, Fotografie und Film und einer Eigenlogik und Selbstständigkeit in ihrem Feld aus. Zugleich aber ordnet er diese Autonomie in eine Fortschrittslinie ein, die deren einzelnen Entwicklungen ebenso auch bestimmt. Darin spielen offiziell die nüchternen Momente in der Naturwissenschaft und der Technik die wichtigsten Rollen, zugleich aber finden sich auch ökonomische, ästhetische und vor allem metaphysische Implikationen. Moholy Notch betrachtet als Konstruktivist die Möglichkeiten der menschlichen Wahrnehmung als, Zitat, funktionale Entwicklung der einzelnen Apparate der Sinneswahrnehmung und diese organischen Apparate und ihrer speziellen Vorgehensweise stellt er die Logik der Maschinentechnik gegenüber, beziehungsweise an die Seite, und er will beide, also die organische Funktion der Wahrnehmung und die maschinelle, zusammen als fortgeschrittensten Ausdruck des Gestaltungsvermögens verstehen. Dieser Zusammenhang ist durchaus politisch motiviert, ähnlich wie der junge Marx in seinen Überlegungen zur Wahrnehmung und Welt in den Pariser ökonomisch-philosophischen Manuskripten, die Anfang der 1930er Jahre erst gefunden werden. Er kennt auch Moholy Notch in der Entwicklung der Produktivkräfte eine wichtige Bedingung für gesellschaftliche Entwicklung. Als jüdischer ungarischer Anarchist unterstützt Moholy Notch 1919 die Budapester Räterepublik, die nur vom 21. März bis 1. August 133 Tage bestand. Und er geht dann nach deren Fall nach Wien und nach Berlin. Die Frage nach der politischen Herrschaftsform im engeren Sinne stellt er aber in seinen eigenen Schriften nicht. Das ist interessant. Also es gibt keine politischen Stellungnahmen, wie bei, weiß nicht, Walter Benjamin, Ernst Bloch oder Bert Brecht. Die politische Dimension geht bei Moholy Notch vielmehr in seinen Material- und Lichtbegriff mit ein, was sehr interessant ist. Vierter Teil, ambivalenter Medienoptimismus und Kunstsphäre. Ich lese Ihnen hier jetzt ein Zitat vor, das Sie mitlesen können. Die Menschen schlagen einander noch tot. Sie haben noch nicht erfasst, wie sie leben, warum sie leben. Politiker merken nicht, dass die Erde eine Einheit ist. Aber man erfindet das Telehor, den Fernseher. Man kann morgen in das Herz des Nächsten schauen, überall sein und doch allein sein. Man druckt illustrierte Bücher, Zeitungen, Magazine in Millionen. Die Eindeutigkeit des Wirklichen, Wahren in der Alltagssituation ist für alle Schichten da. Langsam sickert die Hygiene des Optischen, das Gesunde des Gesehenen durch. Das ist sozusagen eine visuelle Globalisierung oder Aspekte der oder visuelle Aspekte der Globalisierung. Und dieser letzte Satz ist natürlich irritierend. Die Hygiene des Optischen, das Gesunde des Gesehenen, das hat bei Mahoney Notch eigentlich keine rassistischen Untertöne, sondern das ist sozusagen eine sachliche Idee, die mit dem Optischen verbunden ist und die so eine Weltgesellschaft herstellt im Sinne der Aufklärung, was eigentlich eher eine Kantsche Propagierung ist. Allerdings muss man sagen, dass andere Kollegen, wie zum Beispiel Bela Balázs, durchaus in seinem Buch, was 1917 oder sowas erscheint, der sichtbare Mensch, dann durchaus tatsächlich eugenische Töne großschreiben. Er macht dann auch Filme mit Leni Riefenstahl und da gibt es dann tatsächlich so einen eugenischen Unterton. Er meint das tatsächlich ernst, dass die weiße Rasse sich durchsetzt mit den sichtbaren Menschen. Das meint Mahoney Notch natürlich nicht. Also der hat als jüdischer ungarischer Anarchist da andere Vorstellung. Was ihn, er nimmt im Prinzip eine Konstellation vorweg, die wir heute als Digitalisierung kennen oder über das Internet als eine besondere Form von Globalisierung und ihrer visuellen Darstellungsformen. Und das macht seine Arbeiten heute noch interessant, auch weil er sich auf diese Weise einer offenen, politisch motivierten Auseinandersetzung entzieht. Er versucht sozusagen auf die technischen Mittel zu setzen, was wir heute mit dieser Verstärkung der Technik auch, sagen wir mal, mit diesem Medienhype, mit dieser Medienentwicklung Anfang der 90er Jahre stark gehabt haben. Sein Fortschrittsbegriff korrespondiert auf diese Weise mit den Wünschen und Vorstellungen, die heute den Produkten der Digitalisierung entgegengebracht werden. Auch heute überdeckt die Vorstellung von einem Progress, den die Computertechnik auf allen Feldern der Kunst, der Kommunikation, des täglichen Lebens und der Arbeitswelt gebracht haben und noch bringen soll, die Frage nach dem tatsächlichen sozialen und politischen Fortschritt. Mahoneys Licht- und Fortschrittsmetaphysik kann in dieser Hinsicht als direkter Vorläufer jener Medienoptimisten angesehen werden, die sich ein Heil von der Technik erwarten, heißen sie nun Wilhelm Flusser, Marshall McLuhan, Norbert Bolz, Friedrich Kittler oder Peter Weibel. Neben den Anknüpfungen an einen utopischen technischen Fortschritt, der den politischen mittragen soll, ist es ebenso die Kunst in ihrem Verhältnis zur täglichen Anwendung, in welcher Mahoneys Denken bis heute aktuell bleibt. Es sind auch hier zunächst seine bereits erwähnten Linien von Technik und Medienmaschinen, die eine Verbindung zur heutigen Licht- und Medienkunst herstellen. Es ist aber auch die Sphäre der Kunst insgesamt, die bei ihm im Zusammenhang des Gebrauchs steht und dennoch etwas Eigenständiges besitzt. Damit bedient seine Vorstellungswelt bereits die Eingangsvoraussetzungen der Menschen des 21. Jahrhunderts zur Kunst. Das gilt auch für ihre ökonomische Seite, denn die Kunst ist bis heute eine gesellschaftliche Gegeninstitution, wie Peter Bürger beschreibt, in der die Gesellschaft sich Rechenschaft über andere Möglichkeiten des Lebens gibt. Sie ist aber zugleich auch durchzogen von einem Interesse an Wertanlage, Sicherung und Luxus. Tafelbilder, Plastiken und Installationen erzielen heute neben Medienkunstwerken weiterhin Höchstpreise. Mahoney Notch war eigentlich der Meinung, dass der technische Fortschritt diese Dinge aufheben würde. fünfte Abteilung, medialer Fortschritt und Leitmedium. Darin zeigt sich etwas Ungleichzeitiges, was Moholy Nagy sich in dieser Weise anders vorgestellt hatte. Seine offizielle Vorstellung von Fortschritt eliminiert die frühen Stufen der historischen Entwicklung. Die Malerei erläutert er 1927 in Malerei, Fotografie und Film, gibt bereits im 19. Jahrhundert ihre Darstellungskompetenz an die Fotografie ab und wirkt dann nur noch auf dem Gebiet der Form und der reinen Farbe. Aber auch auf diesem Feld wird sie bald von der Farbfotografie überholt und im Hegelschen Sinne aufgehoben, nämlich dadurch, dass man die malerischen Gehalte der Farb- und Flächengestaltung darin so zum Ausdruck bringt, wie die Darstellungen in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Diese Dynamik wirkt sich auch auf das Trägermedium der Farbe. Die gemalte Pigmentfarbe geht danach so in die Gestaltung der Lichtfarbe über. Und jetzt noch ein neues Zitat. Zur Entstehung eines Kunstwerkes die handwerkliche Ausführung als untrennbaren Wesensteil fordern zu müssen. In Wahrheit ist neben dem schöpferischen geistigen Prozess des Werkentstehens die Ausführungsfrage nur insofern wichtig, als sie bis aufs Äußerste beherrscht werden muss. Ihre Art dagegen, ob persönlich oder durch Arbeitsübertragung, ob manuell oder maschinell, ist gleichgültig. Das ist eine sehr interessante Vorstellung, dass sozusagen der Künstler selber nicht mehr wichtig ist. Man kann das sozusagen auslagern an Maschinen, so wie man heute mit dem Computer natürlich auch Teile des Denkens auslagern kann. Das ist etwas, was man direkt auch bei Hegel findet, über die Freiheit der Gestaltung in der Kunst, die sich von ihrem Medium unabhängig macht, heißt es schon bei Hegel am Ende seiner Ästhetik, das Gebundensein an einen besonderen Gehalt und eine nur für diesen Stoff passende Art der Darstellung ist für den heutigen Künstler etwas Vergangenes und die Kunst dadurch ein freies Instrument geworden, das er nach Maßgabe seiner subjektiven Geschichtlichkeit in Bezug auf jeden Inhalt, welcher Art er auch sei, gleichmäßig handhaben kann. Es ist sehr spannend, dass Hegel das sozusagen schon für das romantische Kunstwerk fordert. Also, davon betroffen, von dieser Ersetzung des Menschen durch bestimmte maschinelle Funktionen, was eben auch damit zu tun hat, dass Moholy Nagy den Menschen selber und seine Wahrnehmung als organische Maschine beschreibt, ist dann ebenfalls die Bewegungsdarstellung. Aus dem Statischen wird dann in Zukunft das kinetische Bild werden. Deswegen ist es für ihn auch interessant, seine futuristischen Malereien in Bewegung zu setzen und er baut dann dafür einen Lichtmodulator, den wir gleich im Anschluss an den Foto als Film sehen werden. Aus dieser Logik soll auch folgen, dass der Film erst schwarz-weiß, dann sprechend und anschließend farbig gleichsam organisch das Erbe der malerischen Gestaltung antreten wird. Wie der Titel des Buches Malerei, Fotografie, Film programmatisch anzeigt, handelt es sich um logische Entwicklungsstadien vom Tafelbild über die Fotografie zum Film. In dieser Lesart sehen wir also einen Anschluss an die heutige Medientheorie. Unschwer lassen sich in eine solche Reihe dann das von Moholy Nagy bereits als Telehor antizipierte Fernsehen, das Video und anschließend die digitale Darstellung einreihen. Solche Vorstellung einer geradlinigen Progression auf ein jeweiliges Leitmedium in einer Epoche, auf dem Stand der technischen Entwicklungsmöglichkeit, aber besitzt bei Moholy Nagy auch gesellschaftliche und politische Voraussetzungen. Also es passiert nicht einfach nur als technische Entwicklung. Ohne deren Berücksichtigung wird es zu einer Lehrformel. Es wurde bereits angedeutet, dass auch Moholy Nagy sich eine solche Entwicklung nicht ohne eine radikale Hinwendung zu einem Sozialismus gedacht hat, obwohl diese Vorstellung sehr verschieden war von dem, was sich dann in der DDR und im übrigen Ostblock mit dem Stalinismus abspielte, aber eben auch nicht unter den heutigen Bedingungen der kapitalistischen Globalisierung einfach durchsetzbar ist. In dieser Hinsicht wird eine umfassende politische Voraussetzung eines evolutionären, technisch ausgerichteten Fortschrittsbegriffs auch gegenwärtig nicht erfüllt. Das bringt den Medienoptimismus bis heute in eine Schieflage und nötigt ihn dazu, die Utopie solcher Entwicklung entweder in Miniaturformen, in dem Fortschritt selbst oder in den technischen Mitteln allein zu suchen. Das aber kann auf die Dauer nicht gelingen, denn auch eine Mikrologie enthält das gleiche Gesetz wie größer dimensionierte Formen. Der technische Fortschritt bleibt politisch unterbestimmt und die Ziele gehen in den Mitteln bekanntlich nicht auf. Die damit zusammenhängende und heute populäre Folgerung aus Moholnys Überlegungen, dass gegenüber der Entwicklung eines Leitmediums die früheren Formen gestalterischen Ausdrucks tendenziell verschwinden werden, wurde bereits angesprochen. Diese Prophezeiung ist eben nicht eingetreten. Besonders der Kunstbetrieb ist heute davon gekennzeichnet, dass alle Formen, von der Handzeichnung über die Radierung und die Lithografie bis zur analogen Fotografie und digitalen Computergrafik, wenn auch nicht gleichberechtigt, so doch immerhin weiterhin nebeneinander existieren. Es handelt sich mit anderen Worten um die vielbeschworene Condition postmoderne mit ihrer Vielfalt und ihrer Zitation der anderen Epochen. Sechster Teil, ein reziprokes Laboratorium. Man würde Moholy Nagy allerdings großes Unrecht tun, wenn man ihn einfach in eine Linie technischer Fortschrittsvorstellungen einordnen würde. Seine Arbeiten enthalten nämlich zugleich immanent solcher Interpretation widerstrebende Prinzipien. Er verlässt das Bauhaus 1928 unter anderem auch, weil das kadersozialistisch durchsetzte Programm von Hannes Meyer als neuem Leiter ihm nicht genügend individuelle Freiheit gewährleisten könnte. Moholy Nagy entwickelt in seinen eigenen Texten eine subtile Gegenläufigkeit zu einem eindimensionalen technischen Fortschrittsgedanken. Ein solches Korrektiv liegt in der Betonung einer individuellen Freiheit und Entwicklung. So erwartet er von der Einheit eines emphatischen Gesamtkunstwerks keine additive Aneinanderreihung, sondern gerade eine innengeleitete Formentwicklung der einzelnen Elemente, die eigenen Gesetzen folgen soll. Erkennt man deren Movens, so schließt sich die innere und allgemeine Entwicklung eben nicht aus, ein Gedanke, den bereits die Romantiker vorgetragen hatten. Bei Hegel gibt es bekanntlich eine Dialektik von Allgemeinem und Besonderem, und bei Novalis gibt es eine andere Form des Ineinanders. Das Äußere ist ein in einen Geheimniszustand versetztes Inneres, heißt es bei Novalis. Das Äußere ist ein in einen Geheimniszustand versetztes Inneres. Listig fügt er noch hinzu, vielleicht ist es aber auch umgekehrt. Und das ist jetzt etwas, was Moholy Nagy auch auf bringt, also ein kleines Zitat: Die Hauptaufgabe der nächsten Periode müsste sein, ein jedes Werk nach seiner eigenen Gesetzmäßigkeit und seiner eigenen Besonderheit zu gestalten. Nicht so kann die Einheit des Lebens entstehen, indem die Grenzen der Gestaltung künstlich ineinander gewischt werden. Die Einheit müsste vielmehr dadurch geschaffen werden, dass eine jede Gestaltung aus ihrer sich vollkommen auswirkenden und so lebensformenden Tendenz und Eignung heraus aufgefasst und durchgeführt wird. Durchgeführt von Menschen, deren Lebenseinstellung ein jedes Individuum in seiner auf das Ganze sich beziehenden Arbeit zur höchsten Produktivität gelangen lässt, weil man ihm Zeit und Raum gibt, sich selbst auch in seinem Persönlichsten auszuwirken. Damit lernt der Mensch wieder auf die geringsten Regungen seines eigenen Selbst ebenso wie auf die Gesetze der Materie zu reagieren oder reagieren. Die von ihm vertretene geradlinige Entwicklung der einzelnen technischen Medien besitzt bei Mohiniotsch damit auch ein subtiles, gegenläufiges Moment zu der Fortschrittsachse. Es ist auch für ihn nicht umstandslos der Film, in welchen in seiner Zeit die Kunstwirkung gipfeln soll, sondern vielmehr spielt die kameralose Fotografie in ihrer Relation zum Film eine große Rolle. In seiner kleinen Schrift »Die beispiellose Fotografie« von 1927 heißt es in diesem Sinne am Ende: »Aber die in der statischen Fotografie geleisteten Vorarbeiten sind für einen entwickelten filmischen Zustand unentbehrlich. Eine merkwürdige Wechselwirkung. Der Meister geht in die Schule seines Lehrlings. Ein reziprokes Laboratorium. Die Fotografie als Untersuchungsgebiet für den Film und der Film als Förderer und Anreger der Fotografie. Es sind die Gesetze der Fotografie und des von ihr im Fotogramm geschaffenen Raumes, auf welche er die Entwicklung des Films immer wieder auch beziehen will. Hier liegen die von ihm gesuchten Lichtdimensionen der Objekte vor. In der Technik des Fotogramms nehmen die Objekte selbst Kontakt mit dem lichtempfindlichen Papier auf. Die hinterlassen taktile Lichtspuren, werden durchleuchtet, ja zerleuchtet und auf diese Weise in eine andere Existenzform überführt. Diese Eigengesetzlichkeit des Mediums wird damit zu einer eigenen neuen Wirklichkeit, die nicht allein gleichrangig neben die empirische gesetzt wird, sondern als ästhetische diese übergreifend wiederum enthalten soll. Sie besitzt damit auch einen rettenden metaphysischen Charakter. Mit anderen Worten, die Fotogramme betreiben eine Rettung der Objekte durch Licht. Darin kehrt der ideelle Raum der Kunst nun auf der vorletzten technischen Höhe der Zeit wieder, die gleichsam neben eine eindimensionale technische Fortschrittsspur platziert ist. Also nicht sozusagen der Film, sondern die vorletzte Technik wird interessant und die Spannung zwischen diesen beiden Stationen. Das kann ich mir sicher haben. In seinem Text »Geradlinigkeit des Geistes, Umwege der Technik« von 1926 wird deutlich, dass Mohiniotsch technisch-gestalterische Überlegungen zum Fotogramm an seine frühen lichtmetaphysischen Spekulationen anschließen, die er als Maler und Dichter im Zusammenhang des Konstruktivismus und des Suprematismus von Kasimir Malevich entwickelt hatte. Das ist quasi Programm. Ich habe jetzt kein weiteres Zitat, aber diese Idee Geradlinigkeit des Geistes, Umwege der Technik, ist auch eine ganz programmatische Formulierung. Der Geist greift direkt auf die Gegenstände zu. Über den Körper gibt es einen Umweg. Der Körper wird auch zum technischen Gerät und die Apparatetechnik macht dann einen Bogen wieder zurück auf die gedachten, geistigen und Licht-Dinge. Auch Mohiniotschs Interesse am Film liegt nicht in einer Bebilderung dramatischer Handlung, sondern in der Arbeit mit Licht. Dieser Aspekt besitzt wiederum einen ontologischen Charakter. Die Entwicklungen der Farbe und der Fläche, vor allem aber wiederum das Licht, sind ihm wichtiger als die Handlung oder die Spannung des Bildes. Zu deren Darstellung setzt er im Film die Montage und die verschiedenen Tricktechniken der Verzerrung, Zeitlupe und des Zeitraffers ein. Letzter Abschnitt oder vorletzter. Wie schon in seiner malerischen und seiner fotografischen Arbeit will Molyneux Bilder zweiten Grades schaffen, die nicht mehr abbilden, sondern selbst vollgültige Realität sind. Daher arbeitet er bereits als Maler abstrakt und nicht gegenständlich. Er will, dass man auch auf seinen Fotogrammen und auf den Filmen, die er ab 1930 mit seinem Lichtraummodulator produziert, die leicht identifizierbaren Werkzeuge aus dem Haushalt und der Küche nicht wiedererkennen soll. Es geht ihm um das Sehen von neuen und ungewohnten Zusammenhängen. Damit befindet er sich auch in seiner Filmästhetik gerade in Opposition zum Hollywood-Mainstream-Kino mit seiner Narration, dem Fokus auf Spannung und fantastischer Gegenständlichkeit. Mahonys Interesse gilt dagegen dem absoluten Film, der gerade durch Nicht-Gegenständlichkeit und Abstraktion gekennzeichnet ist. In seinem Filmschaffen orientiert er sich an den frühen Experimentalfilmen von Francis Picabia und Fernand Léger, aber auch den Filmexperimenten am Bauhaus, wie diejenigen von Ludwig Hirschfeld-Mack und anderen. Dafür steht sein früher Entwurf für den Film Dynamik der Großstadt. Das ist hier die programmatische Sätze dazu. Der Film Dynamik der Großstadt will weder lehren, noch moralisieren, noch erzählen. Er möchte visuell, nur visuell wirken. Die Elemente des Visuellen stehen hier nicht unbedingt in logischer Bindung miteinander. Trotzdem schließen sie sich durch ihre fotografisch-visuellen Relationen zu einem lebendigen Zusammenhang raumzeitlicher Ereignisse zusammen und schalten den Zuschauer aktiv in die Stadtdynamik ein. Indem er nämlich auch sozusagen ein Bild unter Bildern wird und sich auch selbst als Bild versteht. Und das ist natürlich etwas, was die Situationisten dann später zum Programm gemacht haben. Sozusagen ein Spektakel, das Leben als Spektakel, die Stadt als Spektakel und die Flanerie als Spektakel. Und dieses Typoskript, was er da geschrieben hat dazu, hier sieht man so Teile, die dann auch so staccatohaft, so dadaistisch vorgelesen werden können, ganz klar, oben hoch, also so tak, tak, tak, so Geräusch, Gedichte werden das. Die erstellte er also mit Hilfe von Collagentechniken und grafischen Gestaltungen eine montierte Partitur, entsteht bereits 1922. Es ist von seinem Anspruch her dadaistisch, aber auch mit dem Konnotationssystem für neue Musik oder auch mit der Ballettschrift von Laban verwandt. In der filmischen Produktion schließt er damit an Walter Ruttmann, Ruttmanns nicht allein im Namen ähnlich klingenden Film Symphonie einer Großstadt, das hier also Dynamik der Großstadt an. Ruttmann ist allerdings 1927 und Molyneux schon 1922. Und er schließt auch an die Versuche mit Mehrfachprojektionen, 3D-Farbaufnahmen und Splitscreens, die Abel Gance 1927 in seinem Napoleon-Film unternimmt und die nach ihm auch in den 1960er Jahren wieder aufgenommen werden. Auch macht Molyneux selbst den Entwurf zu einem simultanen Polykino, der sowohl für die Verbindung von Tanz, Theater und Projektion auf der Bühne als auch für die Herstellung verschiedener neuer Fernsehexperimente maßgeblich ist. Das ist hier ein Zitat aus dem Entwurf Polykino aus Malerei, Fotografie, Film, was ich Ihnen auch kurz vorlesen will. Man müsste ein Kino bauen, das für verschiedene Versuchszwecke hinsichtlich Apparatur und Projektionsfläche eingerichtet ist. Es ist zum Beispiel vorstellbar, die übliche Projektionsebene durch einfache Verstellvorrichtung in verschiedene schräg lagernde Flächen und Wölbungen zu gliedern, wie eine Bergtallandschaft, der ein möglichst einfaches Teilungsprinzip zugrunde liegt, um die Wirkungen der auf ihr erfolgenden Projektionszerrung beherrschen zu können. Also Experimente mit gewölbten Leinwänden. Aber dann denkt er sich das auch, dass sozusagen ein Film aus verschiedenen Perspektiven, beispielsweise aus der Sicht einer Frau und aus der Sicht des Mannes, zur selben Zeit übereinander projiziert werden, sodass man sozusagen die Einzelteile hat, aber auch die gemeinsame Spur. Das ist vor ein paar Jahren mal im Fernsehen gemacht worden. Erinnere ich mich, da gab es die Perspektive des Mannes, glaube ich, im ersten Programm und die Perspektive der Frau im zweiten Programm. Also so ein Zap-Film, wo man immer so hin und her zappen konnte. Das hat Morley sich 1922 schon ausgedacht. Da sind wir jetzt gerade bei der technischen Realisierung. Also da hat er große, große Fantasien gehabt. Wenn Sie sich das Buch anschauen, dann sehen Sie, dass sehr viele Dinge da, die heute mit der Digitalisierung realisiert werden, er sich eigentlich schon viel früher ausgedacht hatte. Verschiedene Motive dieser Versuche gehen auch dann in der Pop-Art in den 1960er Jahren in optophonische Versuche mit Lightshows ein, die bei Popgruppen wie Soft Machine, Pink Floyd oder The Who eine bestimmte ästhetische Praxis finden. Mein Kollege Wolfgang Kraushaar vom Hamburger Institut für Sozialforschung, der am Montag gesprochen hat im Nietzsche-Forum, der hat einen sehr schönen Text geschrieben vor ein paar Jahren, Gitarrenzertrümmerung, Gustav Metzger und die Idee des autodestruktiven Kunstwerks und deren Folgen, indem er zeigt, dass die Gitarrenhelden wie Jimi Hendrix und Pete Townshend in den 60er Jahren, die ihre Gitarren zertrümmert haben und angesteckt haben, wie Jimi Hendrix, dass die, zumindest bei den Who war das so, dass die in die Lehre gegangen sind, bei Gustav Metzger, einem jüdischen deutschen Emigranten, der an einem Londoner Kunstcollege das autodestruktive Kunstwerk gelehrt hat, was die Who, das war ja so eine Pop-Kunstband, artifizielle Band, zusammenkam, von dem gelernt haben, aber falsch verstanden haben. Der hat nämlich Kunstwerke entwickelt, die sich selbst zerstörten. So wie bei Cobra übernehmen sie dieses Bild wird sich innerhalb von 10 Sekunden selbst zerstören und dann so zerstört sie. Solche Kunstwerke musste man machen, das haben die so interpretiert, dass man sozusagen die Gitarre nimmt und die in den Verstärker rammt. Und diese Geschichte mit dem Monterey Pop Festival, wo Jimi Hendrix seine Gitarre angesteckt hat, schreibt Kraushaar, interessanterweise hängt damit zusammen, dass die sich gestritten haben, wer zuerst auftreten darf, The Who oder Jimi Hendrix, weil beide wollten die Gitarre in den Verstärker rammen. Und wer das als erstes macht, hat natürlich die besseren Karten. Dann hat also Townshend als erster seine Gitarre zerdeppert und dann musste sich Hendrix was anderes einfallen lassen. Er hat dann so ein bisschen Feuerzeugbenzin auf seine Gitarre getan und die angesteckt. Also das sind Dinge, die eng mit der Praxis von Mahoney Notch Entwürfen durchaus auch zusammenhängen. Und das findet man jetzt natürlich weiterentwickelt in anderer Form in modernen Musikclips oder aber auch in der Technik des VJing, wo diese Projektionen nochmal in einen anderen, nämlich digitalen Raum versetzt werden, der etwas anderes ist als der Raum des Fotogramms. Es wäre interessant, sich darüber Gedanken zu machen, ob dieser fotogrammatische Raum sozusagen, ob der nicht doch auch substanziell was anderes wäre als ein digitaler Raum. Jedenfalls ging es Mahoney Notch darum, nicht die Gegenständlichkeit zu identifizieren, sondern die neuen Lichterscheinungen als Gegenstände zweiten Grades ernst zu nehmen. Das schließt an einen bestimmten Platonismus an, sozusagen die Ideen und ihre Gestalt selbst. Kommen wir zum Schluss. Die Kritik des absoluten Films. Was gibt es hier? Das ist ein letztes Bild. Mahoneys Fotogramme und seine Filme bleiben bis heute elitäre Veranstaltungen. Sie sind schwierig anzuschauen, wie ich schon angedeutet habe. Das Publikum hält, wenn es sich konzentriert, die radikal neuen Sichtweisen kaum aus, weil es immer etwas Neues zeigt. Wenn es sich nicht konzentriert, ist es gelangweilt, weil es so wenig Erhabenes gibt in dem, was da gezeigt wird. Das werden wir gleich sehen. Können wir überprüfen, ob meine Diagnose da stimmt. Und wenn man die ökonomische Sphäre des Films, wenn auch in ihrer heutigen reduzierten Form, in die Rezeptionsweise mit einbeziehen will, nämlich fragt, ob sich Filme auch verkaufen, so muss man sagen, dass diese Filme vor allem durch ein Gegengift, nämlich die Elemente der Narration und der Gegenstände, zu reformieren wären. Sie wissen, dass der absolute Film will nur absolute Lichterscheinungen zeigen, wo man keinen Gegenstand mehr erkennen kann. Und wenn man noch einen sieht, dann soll man ihn sich wegdenken, weil man nur Lichterscheinungen sehen will. Die Frage wäre eben, ob man demgegenüber nicht doch zur Gegenständlichkeit zurückkommen müsste und auch bestimmte narrative Elemente betonen müsste. Das spielt in der Geschichte des Films eine große Rolle, weil man diese absoluten Filme einfach nicht verkaufen kann. Wenn man den Film als populares Medium und nicht als elitäres Medium sehen will, was auch eine Massenwirkung hat, dann müsste man das wahrscheinlich berücksichtigen. Gegenstand und Gegenstandslosigkeit bilden heute auch nicht mehr solche Gegensätze, wie Mulholland Notch es sich noch dachte. Das gilt in einem anderen Maße für weitere Elemente des Kunstwerks, wie Bilder und Texte, Farbe und Form. Eine umfassende Synthese lässt die Momente miteinander verbinden, freilich nicht ohne die oben genannten Bedingungen außer Acht zu lassen und die Aporien auch eines digitalen Gesamtkunstwerks zu umgehen. Insofern, und jetzt leite ich über auf diese Box, die hier eben noch stand, von diesen Versuchen von Max Sauerbier und Sebastian Helm. Insofern sind die Versuche von Maximilian Sauerbier und Sebastian Helm, das Filmmanuskript Dynamik der Großstadt von Mahony Notch mit digitalen Mitteln umzusetzen, hervorzuheben. Sie nehmen das grafische Moment der Bildgestaltung auf und versetzen die einzelnen Momente in einen Tanz, der zwar gegenständliche Figurinen zeigt, diese aber transzendiert und am bewegten Objekt die Bewegung selber deutlich macht. Mahony Notch wird damit auf sich selbst zurückgeführt. Die Linie der konstruktivistischen Lichtmetaphysik lässt sich, das wird deutlich, nicht umstandslos in die digitale Welt hinein verlängern. Diese wird nicht vom direkten, sondern vielmehr vom mathematisierten, indirekten Licht beherrscht. Der Medienmessianismus der Digitalisierung verdankt sich anderen Kräften als der konstruktivistische und suprematistische von Malevich und Mulholland Notch. Die Digitalisierung soll, wenn es nach der IT-Technik geht, zur neuen Matrix werden, wonach sich alle Dinge ausrichten und aus der alle entstehen sollen. Dabei ist sie doch nur eine andere Weise der Darstellung, die zwar ihren eigenen ästhetischen Gesetzen folgt, die aber keinesfalls universell und geschichtslos sind. Mulholland Notch und seine historische Betrachtung der einzelnen Entwicklungsstufen der ästhetischen Darstellung helfen dabei zu verstehen, wie diese Entwicklung selbst historischen Gesetzen unterliegt. Die Geschichte der Technik ist eben keine Geschichte der Durchsetzung von objektiven Wahrheit, sondern als Apparate, als ontologisch-technische Apparate funktioniert sie eben innerhalb einer kapitalistischen Warenlogik. Indem Mulholland Notch auch gegenläufige Prinzipien ästhetischer Entwicklung betont und den Kraftraum des Fotogramms für die nachfolgenden ästhetischen Formen akzentuiert, bricht er zugleich seine Vorstellung vom Fortschritt des Leitmediums. Insofern bleibt er und seine Gestaltungsentwürfe, bleiben sie heute kritisch und aktuell zugleich. Man wüsste auch die heutigen Studierenden der Bauhaus-Universität in Weimar nichts anderes zu lehren als er und wäre froh, wenn man es dann selbst könnte und wenn die Studierenden es immer so verstünden wie damals, 2006, Herr Schröter und Herr Berger. Herzlichen Dank soweit.